Bayern 2. Grenzenlos hören. Radiowissen. Montag bis Freitag nach den 9 Uhr Nachrichten. Wallfahrer im Bergdorf Latsch in Albanien, zwischen Tirana und Shkodra gelegen, nicht weit von der Grenze zu Montenegro. Eine Schotterstraße führt in Serpentinen ins Gebirge hinauf. Hoch oben vom Heiligtum hat man einen einmaligen Blick über die wilde Landschaft. Vor der kleinen Steinkirche haben sich Pilgergruppen versammelt, Frauen in Volkstracht, viele haben ihre Kinder mitgebracht. Die Felsen sind schwarz von den zahllosen Kerzen, die hier über die Jahrhunderte entzündet wurden. Die Pilger drängen sich vor einer Statue, berühren sie mit den Händen, mit Fotos und Kleidungsstücken von Angehörigen. Eine Wallfahrt eben wie an tausend Orten der Welt. Ungewöhnlich ist höchstens, dass es den albanischen Kommunisten zur Zeit ihrer Herrschaft nicht gelungen ist, die Pilgerströme zu unterdrücken. Falsch. Die Wallfahrt von Latsch ist ein Wunder. Ein Wunder, wie es nur der heilige Antonius tun kann, der hier seit 200 Jahren mit hartnäckiger Liebe verehrt wird. Denn es sind Katholiken, Orthodoxe und Muslime, die einträchtig die beschwerliche Serpentinenstraße hinaufmarschieren. Die Zuneigung zu Antonius sprengt die Grenzen von Kulturen, Religionen, Ideologien. Schon vor Sonnenaufgang gehen sie los. Jugendliche, Frauen mit Babys im Arm, alte Menschen, alles arme Leute. Sie beten das Ati Yin, das Vaterunser, auf Albanisch. Bei der alten lateinischen Hymne auf Antonius, Si queris miracula, wenn du Wunder suchst, singen auch die Muslime kräftig mit. Sie alle, Christen wie Muslime, fühlen sich irgendwie befreit, seit die Statue des Heiligen aus dem staatlichen Museum für Atheismus wieder in ihr Bergheiligtum zurückgekehrt ist. Es ist ein interreligiöser Event, der sich amtskirchlicher Kontrolle entzieht. Fast 8 Jahrhunderte nach seinem Tod zeigt er anarchistische Züge, der brave Antonius von Padua, zumindest hier in Albanien. Oder ist er gar nicht so fromm und bieder gewesen, wie es seine grässlichen Kitschfiguren in den Kathedralen und Dorfkapellen vermuten lassen? Antonius von Padua, ein König im volkstümlichen Heiligenhimmel. Dort kommt er gleich nach der Gottesmutter. Kaum ein alpenländischer Herrgottswinkel und schon gar keine italienische Kleinstadt ohne sein blumengeschmücktes Abbild. Il Santo, den Heiligen, nennt man ihn dort in zärtlichem Besitzerstolz. Antonius von Padua, der liebenswürdige Klosterbruder mit dem Jesuskind auf dem Arm, dankbares Objekt für religiöse Sentimentalitäten. Natürlich haben sich auch Spötter wie Wilhelm Busch auf ihn gestürzt. Ein hoffnungsvoller junger Mann gewöhnt sich leicht das Malen an. Auch Bruder Antonio, welcher nun von seinen Sünden auszuruhen, zu Padua im Kloster lebt und geistlicher Bildung sich bestrebt, hat es gar bald herausgebracht, wie man die schönen Bilder macht und malt auf Gold, schön rot und blau, das Bildnis unserer lieben Frau. Umflattert von der Englein Chor, tritt sie hervor aus des Himmels Tor. Doch ihr zu Füßen windet sich der Teufel, schwarz und fürchterlich. Und so weiter. Wie sich denken lässt, stellt Satan dem jungen Mann auf erfinderische Weise nach, in Gestalt draller Dorfmädchen im Beichtstuhl. Aber die Gottesmutter hilft ihm aus allen Versuchungen heraus. Antonius, der Nothelfer an der Schnittstelle von Aberglauben und Frömmigkeit. Auch die aufgeklärten Skeptiker murmeln verschämt ihr Stoßgebet, wenn sie wieder einmal Brille oder Schlüssel verlegt haben. Heiliger Antonius, hilf! Schaden kann's ja nicht. Alle schwärmen von ihm, alle laufen ihm nach. Aber keiner interessiert sich dafür, wer er wirklich war. Was weiß man schon von ihm? Klischees, Legenden, Missverständnisse. Das beginnt schon beim Namen. Antonius von Padua war kein Italiener, sondern Portugiese und verbrachte lediglich sein letztes Lebensjahr in Padua. Fernando von Lisboa müsste er heißen, denn in der Seefahrerstadt Lissabon ist er geboren, 1195, als Sohn vornehmer Eltern, die ihn Fernando nannten. Vielleicht hat sein Vater zu den Kreuzrittern gehört, die damals im reichen Lissabon den Ton angaben. Auf sie waren die Portugiesen genauso stolz wie auf die Helden, die dem Land die Unabhängigkeit von Mauren und Spaniern erkämpft hatten, und auf die Seefahrer, die seinen Ruhm in die ganze Welt trugen. Ein Held zu werden, ein schöner Ritter, das war wohl auch der Traum des jungen Fernando. Die ersten Lebensbeschreibungen sprechen von leichtlebigen Kameraden, von einer geheimnisvollen, dunklen Schönheit, der er nachgestellt haben soll. Warum Fernando Priester werden wollte, wissen wir nicht. Der Wunsch, in der Kirche Karriere zu machen, kann es kaum gewesen sein, denn er verzichtete auf sein Erbe und suchte sich mit 15 Jahren das Kloster São Vicente di Fora der Augustiner Chorherren vor den Toren von Lissabon aus. Das war nun nicht gerade eine arme mönchische Existenz. Die Augustiner Chorherren waren hochgebildete Seelsorger und Wissenschaftler, kein Bettelorden. Aber sie hatten kein Privateigentum und nahmen die Anforderungen des Gemeinschaftslebens sehr ernst. Fernando fand sie trotzdem immer noch zu lax. Ihre Büchergelehrsamkeit lag ihm nicht so. Er scheint eher ein praktischer Seelsorger mit spiritueller Tiefe gewesen zu sein. Ein Abt, der ihn gut kannte, sagte über ihn: In der Reinheit seines Herzens und dem Feuer seines Geistes hatte er ein glühendes Verlangen nach der mystischen Gotteslehre. Weil sein Inneres von Liebe brannte, leuchtete er nach außen. In jenen Jahren kamen die ersten Brüder der noch ganz jungen franziskanischen Bewegung nach Portugal. In einer satt und müde gewordenen Kirche wehte plötzlich ein frischer Wind. Fernando war fasziniert von diesen radikalen Christen, die den Armen nicht bloß von oben herab helfen, sondern ihre Armut teilen wollten, die keine Drohreden hielten wie die meisten Volksmissionare damals, sondern einladend und liebevoll vom Reich Gottes erzählten. Am Ende bat er die Franziskaner, ihn aufzunehmen und zu den heidnischen Sarazenen, wie man sie nannte, nach Afrika zu schicken. Damit ich die Krone der heiligen Märtyrer erlange. Über das Meer will er fahren und Heidenseelen fangen, typisch für einen portugiesischen Edelmann. Gleich bei der ersten Seereise nach Marokko machen ihm seine Gesundheit und das ungewohnte afrikanische Klima einen Strich durch die Rechnung. Kleinlaut muss Antonius, wie er sich jetzt nennt, die Heimreise antreten, gerät auch noch in einen Seesturm, strandet in Sizilien, versteckt sich in einem weltabgeschiedenen Klösterlein in Monte Paolo in der Romagna am Rand der rauen Apenninen. Antonius schrubbt die Fußböden und spült das Geschirr. Doch hier, fern von der Welt, schlägt die große Stunde des Antonius. Bei einer Zusammenkunft von Bettelmönchen bestimmt ihn sein Prior mehr aus Spaß oder soll es eine demütigende Bußübung sein, dazu die Predigt zu halten. Die Mönche trauen ihren Ohren nicht, als der scheinbar so unbedarfte Küchenvater zunächst zaghaft stotternd, dann immer sicherer seine Gedanken entfaltet und die hinreißendste Predigt hält, die man hier je gehört hat. Antonius hat seine Berufung entdeckt. Als Wanderprediger pilgert er fortan durch Oberitalien und Frankreich, über miserable Straßen, die oft nur aus Löchern und Pfützen bestehen, ständig auf der Hut vor Strauchdieben und gefährlichem Gesindel. In jener Epoche war das eine ausgefallene Beschäftigung, denn in den Kirchen gab es Predigten nur an Festtagen und in der Fastenzeit. Die oft erbärmlich schlecht ausgebildeten Prediger kamen ihrer Pflicht, das Wort Gottes auszulegen, nur sehr unregelmäßig nach. Für Antonius wurde das Predigen jedoch zum Lebensinhalt. Bald kannte man ihn überall in Oberitalien. Es wird berichtet, dass die Männer ihre Werkstätten und die Frauen ihre Küchen verließen, wenn Antonius auftauchte. Dass die Geschäftsinhaber ihre Läden schlossen und die Kirchen im Nu überfüllt waren. Oft genug verließ Antonius die Kanzel und predigte unter freiem Himmel. Die Menschen waren von seinen Worten so getroffen, dass sich erbitterte Feinde noch an Ort und Stelle versöhnten, dass Huren und Taschendiebe ihren Beruf aufgaben und Wucherer bitterlich weinend ihren Profit zurückbrachten. Dabei sprach Antonius, wenn man sich die erhaltenen Predigtentwürfe ansieht, eher schlicht, ohne rhetorische Kunstgriffe und dramatische Übertreibungen. Freilich auch sehr plastisch und volkstümlich, nicht ohne Ironie und Sarkasmus. Weide meine Schafe, sagte der Herr zu Petrus, gibt er machtgierigen Blutsaugern im Klerus zu bedenken, mit einem Zitat aus den Evangelien. Wohlgemerkt, dreimal sagte der Herr, weide meine Schafe, aber kein einziges Mal schere oder melke sie. Geizhälse vergleicht er mit Mistkäfern, Karrieresüchtige mit Hunden, die nach einem Knochen schnappen. Und Leute, die ihre eigenen Fehler herunterspielen und schönreden, mit Igeln. Noch im Beichtstuhl drücken sie sich um eine ehrliche Selbsterkenntnis herum. Antonius? Manchem fehlt bei der Beichte die Sprache und er murmelt seine Sünden daher. Er schämt sich nur, dass er sie bekennen soll, nicht, dass er sie begangen hat. Die Liebe des gekreuzigten Jesus zu den Menschen besingt er in einer einfühlsamen Meditation. Dort hängt dein Leben vor deinen Augen. Warum empfindest du keinen Schmerz, kein Mitleid? Wenn es doch dein Leben ist, dein wahres Leben, wie kannst du da an dich halten? Die Menschen, die er unter solchen Qualen erlöst hat, verliert er so schnell wieder. Darum steht zu fürchten, dass er einmal sagen wird, es reut mich, die Menschen erlöst zu haben, wie er einst gesprochen hat, es reut mich, die Menschen erschaffen zu haben. Dein Leben hängt vor deinen Augen, damit du dich darin wie in einem Spiegel siehst. Da magst du sehen, wie gefährlich deine Wunden waren, dass nur des Gottessohnes Blut sie heilen konnte. Der Herr sagt, ich lief dürstend nach dem Heil der Menschen. Wohin eilte er? Zum Kreuz. Eile auch du ihm nach und trag dein Kreuz zu deinem Heil. Schade, dass wir nur diese Predigtentwürfe besitzen, die ihm als Modell bei der Unterweisung von Mitbrüdern dienten. Keine einzige Originalrede ist erhalten. Allem Anschein nach hat er Mystik und fromme Leidenschaft, die scharfsinnige Beobachtung menschlicher Schwächen und erbitterte Klagen über gesellschaftliche Missstände kombiniert. Knallhart muss seine Kritik an der schuldig gewordenen, reformunwilligen Institution Kirche gewesen sein. Wenn ein Bischof oder ein Prälat der Kirche sich gegen die Bestimmung des Alexander, Innozenz oder eines anderen Papstes verfehlen, erfolgt sogleich die Anzeige. Auf die Anzeige erfolgt die Vorladung, auf die Vorladung die Beweisführung, auf die Beweisführung die Absetzung. Hat er sich aber gegen Christi Evangelium, das wir doch an erster Stelle befolgen müssten, schwer verfehlt, dann ist keiner da, der ihn anklagt, keiner, der ihn tadelt, denn alle suchen ihren Vorteil, nicht die Sache Christi. Antonius macht sich über die eleganten Prälaten lustig, die auf dem Marktplatz wie eitle Damen das feine Tuch zwischen den Fingern prüfen und beim Chorgebet wie gefallsüchtige Tenöre balzen. Seine Sozialkritik ist viel schärfer als die seines Ordensvaters Franziskus, der persönlich radikal arm lebt, in seinen politischen Äußerungen aber Zurückhaltung übt. Die Reichen fügen Geld zu Geld, Haus zu Haus, Feld zu Feld und halten mit dem Mörtel ihrer Gier dies alles fest zusammen. In langer, mühseliger Arbeit raffen sie das dreckige Geld zusammen, dann verfällt die Seele dem Teufel, der Leib den Würmern, der Reichtum den Verwandten. Wehe denen, die ihren Keller voll Wein und ihren Speicher voll Korn haben und doch ruhig ansehen können, wie die armen Christi hungernd und nackt an ihre Türe klopfen. Wahrscheinlich ist es das Erfolgsrezept des begnadeten Wanderpredigers gewesen. Die Menschen glaubten ihm jedes Wort, weil er lebte, was er sagte. Leute wie Antonius schickte die kirchliche Obrigkeit gern gegen die Armutsbewegung ins Feld, denn die wurde immer stärker und gewann die Herzen mit ihrem schlichten Lebensstil und ihrer Kritik an einer machtbesessenen und besitzverliebten Hierarchie. Freilich verloren sich diese Gegenbewegungen auch in Sektiererei, erhoben den Anspruch, ganz allein den Weg zum Paradies zu kennen, vertraten merkwürdige Anschauungen, etwa in Fragen der Sexualmoral. Die Katharer in Südfrankreich träumten von einer Welt ohne Sexualität und riefen zur völligen Enthaltsamkeit auf. Antonius zog durch Oberitalien und Frankreich. Er erwarb sich mit seinen zahlreichen Predigten gegen die Glaubensabweichler den martialischen Beinamen Ketzerhammer. Allerdings verzichtete er auf die bewährten Instrumente von Einschüchterung und Terror. Er schickte die Andersdenkenden weder auf den Scheiterhaufen noch ins Gefängnis, wie andere Vertreter der Großkirche zu jener Zeit. Stattdessen nahm er ihre Kritik an der sündhaft reichen Prälatenkirche auf. Er lebte genauso arm wie sie, er teilte ihre Ideale, ohne die Gemeinschaft mit den Bischöfen und dem Papst aufzukündigen. Was er den Lesern seiner Predigtentwürfe riet, das praktizierte er zuallererst selbst. Unser Leben ist ja so voll von schönen Worten und leer an guten Werken. Ich beschwöre euch, lasst doch euren Mund verstummen und eure Taten reden. Richtig predigt, wer durch sein Handeln bestätigt, was er mit seinem Mund verkündigt. Aus dieser Zeit der Ketzerpredigten stammt die Legende von der Ansprache, die Antonius den Fischen gehalten haben soll. Sie ist auch deshalb interessant, weil sie verrät, dass Antonius nicht immer erfolgreich war, dass er Frustrationen und Niederlagen kannte. In Rimini an der Adria soll er tagelang vergeblich versucht haben, eine Versammlung von Irrgläubigen zu überzeugen. Doch sie blieben hartnäckig und wollten ihm am Ende überhaupt nicht mehr zuhören. Da begab er sich an das Ufer des Meeres und beschloss, trotzig den Fischen zu erzählen, was die Ketzer nicht hören wollten. Die Legende berichtet weiter: Wie sich nun die Fische in Reih und Glied geordnet hatten, hub Sankt Antonius feierlich zu predigen an und redete also: Ihr, meine Brüder, ihr Fische, ihr seid unserem Schöpfer zu großem Dank verbunden, da er euch solch edles Element zu eurer Wohnung gab. Denn wie es euch beliebt, habt ihr die süßen und salzigen Wasser. Und er hat euch viele Schlupfwinkel gegeben, den Stürmen zu entgehen. Dazu gab er euch eine klare und durchsichtige Speise, davon ihr leben möget. Er hat euch Flossen gegeben, zu schwimmen, wohin es euch gefällt. Bei diesen Worten und Lehren Sankt Antonii begannen die Fische ihr Maul zu öffnen und neigten die Köpfe und lobten Gott nach ihrer Weise, so gut sie konnten. Als die Ketzer das Wunder sahen, wurden sie zerknirscht in ihrem Herzen und alle warfen sich Sankt Antonio zu Füßen, auf dass sie sein Wort hörten, und er predigte so erhaben, dass er alle diese Ketzer bekehrte und sie dem wahren Glauben Christi sich wieder zuwandten. Da dieses geschehen war, gab Sankt Antonius mit dem Segen des Herrn den Fischen Urlaub, und alle entfernten sich mit wundersamen Gebärden der Freude und desgleichen auch das Volk. Verständlich, dass die Mitbrüder ihren berühmt gewordenen Konfrater baten, sie in der Heiligen Schrift und in der Predigttechnik zu unterweisen. Franziskus persönlich schrieb ihm einen respektvollen Brief mit genau diesem Auftrag. Der Brief ist eine Überraschung, denn bisher hatte Franziskus seinen Brüdern das Studium, ja sogar den Besitz von Büchern, kategorisch verboten, obwohl er große Hochachtung vor Theologen hatte. Sein Hintergedanke: Belesenheit und Gelehrtheit verführen zum Hochmut und lenken den Blick von dem ab, der ganz allein Weg, Wahrheit und Leben für die Christen sein soll. Doch nun, vermutlich 2 Jahre vor seinem Tod, vollzog Franziskus eine Kehrtwendung. Er hatte wohl eingesehen, dass der größer gewordene und mit neuen Aufgaben betraute Orden ohne eine solide theologische Schulung nicht mehr auskam. Und dem eher mystisch glühenden als intellektuell verkopften Antonius traute er es zu, diese Schulung zu leisten, ohne Armut, Demut und Gehorsam die Grundpfeiler der franziskanischen Bewegung zu verletzen. In Arles, Toulouse und Montpellier hat Antonius gelehrt, in Bologna und Padua. Als er hier ankam, war er erst 35 Jahre alt und schon ein todkranker Mann. In einem nervenzermürbenden Einsatz der ganzen Persönlichkeit hatte er seine Kräfte verbraucht. In seinem Todesjahr 1231 sprach er in der Fastenzeit täglich auf dem Markt. Bis zu 30.000 Menschen sollen ihm zugehört haben. Schon kurz nach Mitternacht eilten die Leute mit Fackeln herbei, um sich einen guten Platz zu sichern. Die Wirkung dieser Predigten ist heute noch zu spüren. Denn in Padua ist immer noch ein Schuldnergesetz in Kraft, das damals unter dem Einfluss von Antonius erlassen wurde. Nach dieser Reformbestimmung im Codice Statuario Repubblicano di Padova dürfen säumige Schuldner zwar gepfändet, aber nicht eingesperrt werden. Womit die Stadtväter von Padua die Praxis des kirchlichen Gesetzbuches übernahmen. Nach dem bisher geltenden, härteren römischen Recht waren zahlreiche Schuldner in den Turm gewandert. Am 13. Juni 1231 liefen Scharen von Kindern durch Padua und riefen: Il Santo, der Heilige ist gestorben. Antonius war nur 36 Jahre alt geworden. Sofort setzte ein unwürdiges Gezerre um den begehrten Leichnam ein. Die Bürger des benachbarten Capo di Ponte, wo Antonius gestorben war, wollten ihn nicht herausgeben. Der Stadtherr von Padua lockte ihre Führer unter einem Vorwand in seinen Palazzo und ließ alle Ausgänge versperren, während der Bischof den toten Prediger nach Padua holte. Das Grab zog alsbald riesige Pilgerprozessionen an. Kerzen wurden herangeschleppt, so schwer, dass sie von 16 Männern getragen werden mussten. Nur 11 Monate nach seinem Tod nahm Papst Gregor der IX. Den allseits verehrten Franziskaner in die Schar der Heiligen auf. Legenden und Wunderberichte verbreiteten sich rasend schnell, darunter die beliebte Geschichte vom Jesuskind, das Antonius beim Lesen der Heiligen Schrift plötzlich auf dem Buch sitzend gesehen und begeistert in die Arme geschlossen haben soll. Die etwas sentimentale Legende könnte als treffsichere Beschreibung dieses Lebens gelten. Denn im Evangelium hat der Santo keine Theorien gefunden und keine Problemfälle für gelehrte Schriftausleger. Er sah und hörte darin Christus, der ihn auf den Weg schickte. Nur das Evangelium, und zwar radikal, ohne Abstriche, ohne Hintertürchen, ohne goldenen Mittelweg. Deshalb stimmt die Legende von dem Jesuskind, auch wenn er es in Wirklichkeit nie auf dem Arm gehalten haben mag. Der Glaube des Antonius war die Leidenschaft eines Verliebten, und Verliebte sind nie getrennt.